Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast in diesem Jahr. Wir wollen heute einmal wieder die News des vergangenen Monats durchsprechen und neben mir dabei ist heute auch Marcel. Hallo. Ja, und dann beginnen wir gleich mal ohne große Umschweife. Erstmal mit zwei Rezensionen, die wir auf iTunes bekommen haben. Da bedanke ich mich recht herzlich bei Lucky Mein Star und Nararons für die 5 Sterne, die sie uns jeweils gegeben haben und weise damit auch nochmal darauf hin, dass ihr uns gerne bei iTunes kommentieren, abonnieren und auch bewerten könnt. Dann machen wir weiter mit News aus der Detektiv Conan Community. Da beginnen wir mal wieder mit dem Wiki. Und zwar wurde da jetzt Kirara zur neuen Inspektorin ernannt. Das ist die 4. damit. Und ja, habe sie vorgeschlagen und sie wurde dann auch gleich auf Anhieb mit keiner einzigen Gegenstimme akzeptiert und ist damit jetzt neue Inspektorin. Da auch nochmal meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Der nächste Punkt ist die Kategorisierung der Bilderdateien, die läuft jetzt nach wie vor bei uns und da engagieren sich auch einige Benutzer jetzt sehr stark, dass die Bilder jetzt alle in Kategorien einsortiert werden. Da hatte ich auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass jetzt Kategorien für einzelne Episoden und für einzelne Charaktere erstellt werden, also für Charaktere, die häufiger auftreten in der Serie. Ja, mein aktuelles Projekt im Wiki ist derzeit ja Subaru Okiya, da werde ich den Artikel nochmal rundum erneuern und auch einige weitere Seiten dazu erstellen. Also wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr da gerne mal reingucken. Und parallel zu der Wahl der neuen Inspektorin laufen jetzt auch die Wiederwahlen. Und da sieht es so aus, als wenn alle Kommissare und bisherigen Administratoren in ihrem Rang bestätigt werden. Und Riku soll jetzt sogar zum 4. Administrator des Wikis ernannt werden. Wenn der Podcast raus ist, dann ist er entweder schon zu Administrator ernannt worden oder er hat dann halt seine Beförderung abgelehnt und bleibt weiterhin Kommissar, das werden wir dann sehen. Ja, im Forum ist der 2. Charakter-Contest zu Ende gegangen und da hat Aihaibara den Sieg erringen können. Da haben wir auch einen Podcast zugemacht und zwar das 2. Update zum 2. Charakter-Contest. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, im Newsblog suchen wir derzeit nach einem neuen Redakteur. Da sind wir noch fleißig am Suchen und haben jetzt auch allen Bewerbern schon eine E-Mail geschickt, um ihnen dort weitere Fragen zu stellen. Beim Conancast ist, wie gesagt, das 2. Update zum 2. Charakter-Contest erschienen und dann noch ein Podcast zum neuen Band 69, der ja letzten Monat auch erschienen ist und dann noch einen weiteren Podcast und zwar zum Conan-Quiz, das ist ein neues Projekt von uns, da haben wir einen Testdurchlauf als Ausgabe 0 gestartet, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ist übrigens auch der erste Podcast, wo es ein Videomaterial zu gibt. Der Quiz wird dann später im Spätsommer regulär in Serie gehen. Zum deutschen Anime gibt's leider nichts zu berichten, deswegen machen wir gleich mal mit dem deutschen Manga weiter, wo es nur eine kurze Meldung gibt. Und zwar wurde ja Band 69 in Deutschland jetzt veröffentlicht durch Egmont Manga und Anime. Und dazu haben wir auch, wie ich schon vorhin sagte, einen Themenpodcast zu erstellt, den ihr euch gerne anhören könnt, wenn ihr weitere Informationen zu diesem Band haben wollt. Da werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Damit sind wir auch schon mit allen deutschen Themen durch und dann machen wir weiter mit dem japanischen Anime. Da wurde jetzt gerade das neue Titellied zur Realfilmserie bekannt gegeben. Ja, und das Titellied trägt den Titel Kimito Suto, also das heißt übersetzt auf ewig mit dir, und wird von der Band Yuyu stammen. Die Single wird dann am 24. August, also mit dem vollständigen Lied, veröffentlicht werden. Und die erste Folge zur Realfilmserie läuft dann am 7. Juli. Also da wird dann das Lied zum ersten Mal zu hören sein, am Ende, denke ich mal. Das nächste Thema ist dann heute die 11. Original Video Animation oder Original Video Animation, wie jedem, wie man es haben will. Auf jeden Fall OVA. Die 11. dazu wurde jetzt am 23. Juni letztes Mal veröffentlicht. Da hatten wir ja im letzten News-Podcast auch schon gesagt, dass wir dieses Mal darüber berichten werden. Also die OVA fand ich insgesamt gut gelungen. Auch ohne Conan war sie sehr unterhaltsam. Und ich fand das auch super natürlich, dass Subaru Okiya eingebunden wurde. Ist ja mein Lieblingscharakter. Und insgesamt kann ich die OVA nur empfehlen und gebe dem Ganzen dann auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Aber dann doch 5 von 5 Okiya-Brillen, also hervorragend gemacht, kann ich nur jedem empfehlen, der Okiya-Fan ist oder der die Detective Boys mag und sie auch gerne ohne Conan mal in Aktion sehen will. Ja, also ich fand die OVA jetzt nicht großartig gelungen, also ich fand es etwas vorhersehbar, was passieren wird und dadurch war es nicht allzu spannend, aber es war mal was anderes, also die Produzenten haben versucht, da mal was anderes zu machen mit diesen mysteriösen schwarzen Männern. Und auch, dass man die Anime-Handlung berücksichtigt, also den London-Fall, und da eine Parallelhandlung entwirft. Aber insgesamt würde ich sie nicht unbedingt empfehlen. Und wie viele Detective Force Abzeichen gibt es dann? Ach so, ich würde sagen 2. Also es war nicht grausam, aber es war eben nicht wirklich gut. Okay. Dann kommen wir auch von den ganzen Spin-offs von OVAs und Realfilmserien wieder zum normalen Anime zurück. Und da haben wir jetzt gerade die News bekommen, dass Don't Wanna Lie die Rekordserie von Beast fortsetzt. Ja, also Beast ist ja zum einen eine der größten und bekanntesten Rockbands aus Japan. Und Don't Wanna Lie ist jetzt die 49. Single von ihnen, das ja aktuell das Opening der Anime-Serie ist und gleichzeitig auch das Titellied vom 15. Film, das ja immer noch, also der Film läuft ja immer noch in Japan in den Kinos. Und in der ersten Woche wurde diese Single Don't Wanna Lie 169.000 Mal verkauft und damit erreichte sie eben Platz 1 in Japan der Single-Charts. Und das ist sehr erstaunlich, weil Beast hat insgesamt 49 Singles rausgebracht und das ist jetzt eben die 45. Single hintereinander, also muss man sich wirklich mal vorstellen, die jetzt in ihrer ersten Woche auf Platz 1 gelandet ist. Und damit hat Beast eben einen Rekord aufgestellt. Also am nahesten dran ist da jetzt Ayumi Hamasaki mit 37 Platz 1 Singles. Die waren allerdings nicht hintereinander. Der Einzige, der es dennoch geschafft hat, immerhin 30 hintereinander auf Platz 1 einsteigen zu lassen, waren Kinky Kids. Also da hat Beast jetzt mit diesen 45 Singles auf Platz 1 sofort einen Rekord aufgestellt. Ja, das ist natürlich super und da kann man auch herzlich so gratulieren. Vom Opening kommen wir jetzt auch zu den Anime-Episoden. Da sind ja im letzten Monat 4 neue erschienen, alle zum London-Fall, der jetzt aktuell abgeschlossen ist. Ich habe leider nur die letzten beiden Episoden gesehen und konnte in die ersten nicht reinschauen, deswegen übergebe ich jetzt mal das Wort wieder an Marcel. Ja, also der London-Fall umfasst ja die 6 Episoden 616 bis 621. Und über die ersten zwei, also 616 und 617, haben wir am letzten Newscast schon berichtet. Deswegen würde ich jetzt allgemein einfach die Episoden 618 bis 621, ja, nochmal meine Meinung zu sagen. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne eingehen. Also insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Anime-Umsetzung. Und ich fand das Tennisfinale im Anime viel spannender zum Beispiel als im Manga, weil es im Anime natürlich alles bewegt ist und man sieht, wo der Tennisball hinfliegt. Im Manga ist es eben nur ein Bild und dann fliegt der Ball da irgendwie übers Netz. Aber im Anime ist vielmehr die Dramatik drin, weil man sieht, der Ball wird jetzt vielleicht ins Aus gehen und dann muss eben Minerva da dramatisch versuchen, den Ball zu retten. Und ich fand auch die Sprecherwahl sehr gut gelungen, also der englischen Sprecher. Allerdings hat es dann in den späteren Episoden etwas nachgelassen, also nicht von der Qualität her, sondern dass man mehr englische Sätze japanisch gesprochen hat. Zum Beispiel die Stadionsprecher haben dann auf einmal japanisch gesprochen, statt dass es untertitelt wurde. Und den Fall an sich fand ich gut. Also, wobei ich sagen muss, dass ich dieses Hinweissuchen in London in der Stadt ein bisschen eintönig und monoton fand. Aber dafür hat dann das Wimbledon-Finale da im Stadion mit dem Tennismatch, das ja eben sehr spannend war, fand ich, also auch durch die Musik denn im Anime und alles, durch die ganzen zusätzlichen Effekte, die man im Manga nicht hat, wurde es sehr dramatisch und das hat dann doch entschädigt, denke ich. Also der zweite Teil hat mir viel besser gefallen von dem Fall. Und natürlich sollte denn natürlich auch die Szene am Ende zwischen Finichi und Ran nicht unerwähnt bleiben. Also ohne zu viel zu spoilern, aber ja, die meisten kennen es dann, dass da eine besondere Szene ist zwischen Finichi und Ran. Eine romantische Stimmung vom Big Ben. So, und den Zeichenstil fand ich auch überwiegend gut. Also es gab, glaube ich, nur am Anfang die zweite Episode, glaube ich, war mir negativ aufgefallen. Aber ansonsten war es relativ gut gezeichnet und überwiegend über dem Schnitt. Und ab Episode 620 gab es dann sogar eine kleine Änderung im Opening. Don't Wanna Lie hatten wir vorhin erwähnt schon, das Opening. Und zwar ist da eine Szene ersetzt, in der Shiratori, Kobayashi und Agasa zu sehen sind. Und stattdessen ist da jetzt ein London-Motiv zu sehen mit Apollo, Minerva und ihrer Mutter. Also das passt gut, finde ich, aber ja, hätte man ruhig schon eben ab Episode 616, also ab dem ersten Teil zum London-Fall, animieren können. Weil Kobayashi und Agasa, also Agasa kommt ja vor, aber Kobayashi und so zum Beispiel gar nicht. Dann hätte man es gleich von Anfang an, denke ich, ersetzen hätten können. Ja, und insgesamt, denke ich, würde ich dem London-Fall, also der Anime-Umsetzung, jetzt 4 von 5 Detective Boys-Abzeichen geben. Ist auf jeden Fall sehenswert und spannend, auch vor allem zum Ende hin. Aber das London-Potenzial hätte, denke ich, deutlich besser ausgeschöpft werden können. Das denke ich auch. Also 4 von 5 Detective Boys Abzeichen ist da schon ordentlich. Und ja, ich kann mich dir nur anschließen. Die letzten beiden Episoden und die ersten beiden, die ich gesehen hatte, die waren auch gut. Eben, wie du sagtest, die zweite Episode war vom Zeichenstil her nicht ganz so hochwertig. Aber dafür war es natürlich eben ein Fall in London und auch super umgesetzt vom Manga her. Was natürlich auch toll war, wie sie das hinbekommen haben, dass sie genau bei 621 die das Liebesgeständnis hatten. Da war es ja schon bei 521 auch, also genau 100 Episoden vorher, der letzte Fall mit Shinichi und Ran, wo es ja auch schon so ein bisschen heiß herging. Ja, insgesamt 4 von 5 Detective Boys Abzeichen und ein sehr gelungener Fall. Wenn man Fan von Ran und Shinichi, der Beziehung ist, dann sollte man auf jeden Fall reinschauen und auf jeden Fall auch die letzte Episode dann auf keinen Fall verpassen. Ja, es ist ja auch seit langem mal wieder so ein Fall, der wichtig für die Handlung ist. Und den letzten wichtigen würde ich jetzt sagen, wäre dieser Bankraubfall, oder? Ach nee, danach kam ja noch das mit der Organisation im Kaufhaus. Genau, natürlich kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, wenn man jetzt auch noch die ganzen Fälle mit Shiratori und Kobayashi dazu zählt, dann ist das natürlich auch relevant für die Handlung, aber so von der Hauptstory her, die schon seit Anfang an fortgeführt wird mit Ran und Shinichi und der Organisation, waren eben jetzt seit 40 Episoden fast, ja, genau, seit 40 Episoden der aktuellste Fall, der sich um die Handlung dreht. Gut, dann wurden jetzt ja auch noch die Episoden für den Juli und Anfang August bekannt gegeben. Ja, genau. Und zwar geht es jetzt nach dem London-Fall am 2. Juli weiter mit Episode 622 und 623 dann am 9. Juli, eine Woche später. Und zwar ist es der Fall, der auch im Manga auf den London-Fall folgt. Und die Episoden heißen übersetzt Notstand 252. Und zwar bezieht sich dieses 252 auf so ein Signalzeichen, was in Japan üblich ist, das eben Notstand bedeutet. Und das ist ein Detective Boys Fall, wo sie in einem verlassenen Gebäude Verstecken spielen und dann dort herausfinden, dass dort eine Person irgendwo versteckt ist, die in einer Notlage sich befindet. Ja, und als sie der Sache dann nachgehen, geraten dann selbst die Detective Boys in eine Notlage und müssen versuchen, da eben rauszukommen. Also ist auf jeden Fall ein doppelter Zweiteiler, kann ich schon mal sagen. Ich kenne die Vorlage ja aus dem Manga von den aktuellen Kapiteln und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich da natürlich auch drauf, aus einem ganz besonderen Anlass, den ich ja noch nicht verraten möchte. Aber ja, wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall, auch wenn die Detective Boys dabei sind, ist natürlich sehr interessant mal wieder. Und auch, dass es dann da mit einem Erdbeben wieder zur Sache geht, das konnte man damals ja im Manga noch nicht wissen, dass es dann so ein Problem geben würde mit eben Fukushima. Und dass sie den Fall jetzt schon bringen, also so dicht nach dem London-Fall dann auch, und dann nicht noch irgendwie was dazwischen packen, das wundert mich schon sehr. Ja, wobei ja, glaube ich, auch im 15. Film irgendwie ein Damm bricht und so. Das könnte ja auch bedenklich sein mit den Wassermassen und so, weil es an Tsunamis erinnern könnte. Naja, gut, aber ja, wurde jetzt eben gezeigt. Und die Episoden kommen jetzt auch, also wahrscheinlich dann auch ungeschnitten sozusagen, unzensiert mit dem Erdbeben. Ja, und dann geht es Mitte Juli am 16. weiter mit einem Manga-Einteiler, was ja auch sehr selten ist. Und der Titel heißt übersetzt die Videonachricht der ersten Liebe. Und es bezieht sich auf Shibas erste Liebe, die in dem Fall hier erstmals behandelt wird. Da wird dann auch ein neuer Charakter eingeführt werden. Der im Manga aber bisher noch nicht wieder zu sehen ist, wenn ich das mal verraten darf. Also ich bin mal gespannt, ob dann Aoyama noch was damit macht oder ob er das so beruhen lässt. Denn ganz klar ist es ja noch nicht. Also finde ich aber auch interessant, dass jetzt ein Anime-Einteil daraus gemacht wird, weil das im Manga waren es ja schon 2 Kapitel und ich hätte mir noch vorstellen können, dass man da vielleicht dann auch 2 Episoden draus macht. Also je nachdem. Oder anderthalb, wie man es ja auch schon damals, glaube ich, einmal gemacht hatte und dann da irgendwie noch den nächsten Fall daran gleich anschließt. Das hätte man ja auch gut machen können. Ach so, wie bei Kobayashi und danach in den Fall mit Kirin Genau. Zorn, damit Kaito Kid. Ja, das wäre natürlich auch möglich. Aber wobei es gab in Episode 526 schon mal eine Zwei-Kapitel-Umsetzung. Also es sind ja hier zwei Kapitel im Manga. Und das ist eben auch ein Einteiler. Also ist wahrscheinlich üblich. Drei Kapitel ist dann ein Zweiteiler. Dann ist in der zweiten Episode eben noch eine Zusammenfassung. Dadurch kann man es ein bisschen in die Länge ziehen. Und bei zwei Kapiteln reicht dann anscheinend ein Einteiler völlig aus. Ja. Und dann geht es am 23. Juli weiter mit einem weiteren Zweiteiler. Und zwar ist Episode 625, der OP-Saal der Schreier. Also es klingt schon sehr gruselig, würde ich mal sagen. Und in der Tat geht es da sozusagen um einen Horror-Operationssaal. Das ist nämlich ein Fall mit Kogoro, Ran und Konnen. Und die gehen zu dritt an die Baker-Universität. Und dort wird eben, ja, so ein Gruseltheater eingerichtet. Und da ist so ein Operationssaal drin. Und da ereignet sich dann ein Mord drin. Und der Fall ist so ein bisschen düsterer geraten. Und ich denke, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das sowieso. Aber ich freue mich eigentlich auf jeden Fall, der jetzt kommt. Die sind ja jetzt wieder ein bisschen spannender als damals. Also damals vor dem London-Fall, da gab es ja ziemlich eintönige Fälle. Und ja, ich finde es eigentlich nach wie vor sehr schade, dass man da nicht an die Tote-Universität gegangen ist, wo ja auch Subaru Okiya war. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen spannender machen können. Aber ansonsten, ja, ein ganz durchschnittlicher Fall. Ich werde mal sehen, wie die Anime-Umsetzung dann ist. Und schauen wir mal, was draus wird. Dann machen wir weiter mit dem japanischen Manga. Da wollen wir zuerst mal natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Gosho Aoyama seinen Geburtstag feierte und jetzt 48 Jahre alt geworden ist. Da gratulieren wir hier nochmal recht herzlich, auch wenn wir es schon in einem Beitrag bei uns im Newsblog getan haben. Und ja, dann können wir gleichzeitig auch nochmal Kaito Kid und Kaito Kuroba gratulieren, die leider nicht älter werden, aber trotzdem. Ja, und auch von mir herzlichen Glückwunsch nachträglich an Aoyama. Und ich hoffe, dass er sich nicht allzu bald so alt fühlt wie Professor Agasa, weil er dann ja nämlich die Serie Detektiv Conan beenden wollte, wie er im Interview ja ausgesagt hat. Obwohl ich mir da auch nicht ganz so sicher bin, ob er das wirklich machen wird. Ich meine, bei One Piece war es ja auch ähnlich, dass der Zeichner eigentlich nur 5 Jahre zeichnen wollte und jetzt hängt er, glaube ich, schon 12 Jahre dahinter. Also werden wir mal sehen, was denn Aoyama da mit seinen Zielen so vorhat, ob er das auch wirklich realisieren will und wird. Ja, war ja bei Aoyama genauso. Also er dachte ja am Anfang, es wird relativ kurz, Detektiv Conan, dass es vielleicht mal ein paar Bände dazu gibt, aber dann wurde es halt doch immer länger und sehr populär. Merkt man ja auch, dass am Anfang die ganzen Organisationsfälle eigentlich direkt hintereinander kamen. Da war ja das im Zug und dann das mit Akemi Miyano und dann kam noch Chikila hinterher. Und jetzt auf einmal kommen die nur noch alle 100 Kapitel und das streckt sich immer mehr hin. Ja, bin ich mal gespannt, ob dann jetzt vielleicht langsam mal wieder ein bisschen mehr Organisationsfälle kommen. Ich denke mal, es geht dann ja mit Kapitel 800 los. Und mit Zera ist ja jetzt auch schon wieder ein guter Anstoß ge gegeben worden, dass man jetzt die Handlung mal wieder ein bisschen fortführen könnte, auch in Richtung Shinichis Identität und Organisation hin. Ich bin mal gespannt, ob sie da auch mit irgendwie eingewickelt ist, wo es ja auch schon diverse Hinweise zu gibt. Ja, das ist übrigens auch jetzt gerade das Stichwort. Dann machen wir nämlich mal weiter mit den Kapiteln. Und ja, wir hatten letztes Mal schon das erste Kapitel zum Fall mit der magischen Speise oder mit dem Kansai-Dialekt abgehandelt. Da sind jetzt natürlich die beiden weiteren Kapitel da schon zu erschienen. Und dann wurde der Fall damit auch abgeschlossen. Zum Kapitel 779, da muss ich gleich nochmal sagen, dass meine Spekulation damals richtig war. Ich hatte nämlich ja vermutet, dass Jody und James Black mit dabei sein könnten, weil ja auch Kamel in den Fall verwickelt ist. Und sie sind tatsächlich aufgetaucht, das finde ich natürlich sehr gut. Und auch dann gleich lustig, dass natürlich Jody wieder an einen Jungen denkt bei Sera, das ist ja immer noch dieser Running Gag, der sich die ganze Zeit durchzieht, genauso mit ihren Brüsten. Und ja. Dahingegen finde ich es schade, dass der Fall nach dem klassischen Schema fortgesetzt wird, dass jetzt hier auf einmal drei Tatverdächtige vorgezeigt werden und dann halt ermittelt werden muss, wer von diesen dreien den Mord begangen hat an dem Opfer in der Toilette. Ja, in dem nächsten Kapitel kommt dann eben wie gewohnt die Auflösung und nachdem ja im vorigen Kapitel Heiji Shinichi voraus war oder Conan, ist jetzt Conan Heiji voraus. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass sich der Conan schon wieder von Heiji provozieren lässt und dann da irgendwie ganz auffällig Shinichi anruft und dann den Fall damit löst. Ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein, muss ich jetzt hier ehrlich mal sagen. Der hat doch schon praktisch vor Seras Augen löst er den Fall mit Shinichi auf, sodass sie eigentlich praktisch davor gestoßen wird, dass sie wissen muss, dass er Shinichi ist. Also, das ist für mich unverständlich, warum er das macht. Es kann natürlich auch sein, dass er denkt, dass Serra schon länger weiß, wer er ist und dass er das deswegen macht, aber ich bin mir da auch schon einigermaßen sicher, dass Serra das weiß, dass er Shinichi ist. Und Black weiß es natürlich auch ganz genau, wenn man im letzten Kapitel seinen Blick anschaut, nachdem er, und er weiß natürlich auch, dass Serra ein Junge ist, das erzählt er da Jody, die ist dann ganz verwirrt. Und von seinem Blick her bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er weiß, dass wer Serra ist und wie er mit anderen Charakteren in Verbindung, wie sie mit anderen Charakteren in Verbindung steht. Also. Ja, also mich hat es auch ein bisschen leicht gewundert, dass sich Conan so von Heiji provozieren lässt. Also wenn ich mich dann noch an das erste Aufeinandertreffen zwischen Heiji und Shinichi erinnere, da meint ja Shinichi, dass die Wahrheit zu finden irgendwie das Wichtigste für einen Detektiv sei. Und jetzt, ja, ist er irgendwie grinst die ganze Zeit und so, dass er Heiji voraus ist. Also es ist schon eine lustige Entwicklung, die Gosho Aoyama sich da ausgedacht hat für ihn. Und zum Fall, also ich finde es erstmal schön, dass die FBI-Mitglieder James und Jody mal wieder zu sehen sind. Und ja, gut, sie machen nicht viel, sie sind eher im Hintergrund da und sagen kurz was zu Seras Bild. Und der Fall an sich, ja, da konnte ich nicht allzu viel mitreden und mitraten, weil es sich eben auf Dialekte aus Japan bezieht. Ja, insofern fand ich es jetzt nicht spannend zu verfolgen. Und wird vielleicht insgesamt doch immerhin drei Detective Boys Abzeichen geben, aber hauptsächlich eben wegen des Detektivwettstreits, der lustig war. Und auch, dass Jody und James mit dabei sind wieder und Camille natürlich. Ja, meine Bewertungen sind jetzt hier auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also für den eigentlichen Fall sind es nur 2 von 5, weil man da auch als Europäer jetzt nicht so viel, wie du schon sagtest, mitreden kann. Und das ist dann wahrscheinlich eher für die Japaner einigermaßen lustig, dass sich dann auch Conan da, dass dann der Conan mit Heijis Dialekt spricht. Aber da das FBI jetzt hier auch dabei ist und dann auch wieder die Handlung mal in diese Richtung vorangetrieben wird, kann ich da doch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also durchschnittlicher Fall, 3 Abzeichen. Und ich bin mal gespannt, was dann da passieren wird. Wenn jetzt Jody und vor allem Black mitbekommen haben, dass Serra auf den Plan getreten ist, bin ich mal gespannt, was sich denn da entwickeln wird. Ja, also James könnte sie ja kennen. Es deutet sich, glaube ich, irgendwie an. Ja, sein Blick ist ja eigentlich immer ziemlich nichtssagend, aber ich finde, das sieht so aus, als wenn er sie kennt. Bin ich mal sehr gespannt, ob er das dann irgendwann nochmal vor Jody zugibt. Vielleicht ja irgendwie kurz vor Kapitel 800 und dass sich dann da irgendwas Spannendes anbahnt. Ich bin übrigens auch schon gespannt dann auf die Anime-Umsetzung. Also wenn Conan da mit seiner Stimme im Anime versucht, da diesen Osaka-Dialekt zu sprechen, das wird bestimmt auch lustig, Oh wie du ja, schon angesprochen hast. das kann auch interessant werden, bin ich mal gespannt. Ja, dann geht's ja gleich weiter mit dem nächsten Fall. Da haben wir jetzt erst zwei Kapitel zu, nämlich 781 und 82. Das erste Kapitel dazu heißt Ei, also nicht Ei Heilbara, sondern Ei für Auge, also EYE. Das ist auch übrigens in lateinischen Buchstaben geschrieben worden, der Kapiteltitel. Und ich finde, das riecht jetzt schon mal wieder sehr nach dem Kapitel, nach dem Sechs-Kapitel-Fall. Vor allem ja, da auch Heiji mit dabei ist und dass da ja öfter solche längeren Fälle gab. Und ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Kann zum Fall schon mal sagen, ich find's toll, dass es so eine starke Charaktervielfalt gibt und dass es dann auch gleich wieder bei dem Mord, der sich dann ereignet, 5 Verdächtige gibt oder sogar noch mehr. Bin ich mal gespannt, ob da noch was dazukommt oder ob dann vielleicht noch mehr Leute umgebracht werden im Zuge dieses Rätsels. Und es gibt ja auch noch die 2 Morde zu lösen, die dann ja bereits in der Vergangenheit passiert sind. Da würde es mich sehr interessieren, was es denn mit diesen komischen Fliesen da auf sich hat und auch vor allem, wie auf einmal der Mann da oder der Junge umgekommen ist, nachdem er einfach ein Stück Baumkuchen gegessen hat. Also. Ja, also ich finde den Fall auch auf jeden Fall sehr ausgeklügelt und bin mir relativ sicher, dass es mindestens 5 Kapitel werden, also ein längerer Fall, wie du schon meintest. Es gibt ja auf jeden Fall 5 Verdächtige, was relativ viel ist. Normalerweise gibt es ja die üblichen 3. Und auch, dass es 2 Morde gibt, ist schön. Da bin ich auch gespannt, wie die zusammenhängen. Also möglich wäre ja zum Beispiel, dass es der gleiche Täter ist. Oder dass jetzt Rache an dem Sohn genommen wurde, weil der seinen Vater umgebracht hat. Also da ist ja alles Mögliche möglich. Und ja, also mir gefällt der Fall gut. Auch, dass es so wieder Sterbenachrichten gibt und nicht nur die Mordmethode gesucht werden muss. Was ich auch interessant finde, ist die Verbindung zwischen diesen beiden Fällen. Also ich kann da jetzt eigentlich noch keinen Schluss ziehen, wie die miteinander in Verbindung stehen und bin auch mal gespannt, was denn, wo denn da die Verbindung zu suchen ist. Vielleicht werden da ja Conan und Heiji den Leser noch ein bisschen auf die Sprünge helfen oder auf jeden Fall mir. Ich habe da noch nicht so den Durchblick erhaschen können und ja, wäre dafür einen Hinweis sehr dankbar, wenn da vielleicht mal was kommen könnte. Sind ja auch ziemlich unterschiedlich, die beiden Fälle. Naja, also wenn es noch nicht so viele Hinweise gibt, dann ist ja, denke ich, klar, dass es auf jeden Fall im nächsten Kapitel noch nicht abgeschlossen wird. Und es deutet sich ja auch noch nicht an. Eben vor allem, weil es zwei Morde sind. Also da kommt, denke ich, noch einiges an Hinweisen. Ja, lustig finde ich natürlich auch, dass Kogoroma wieder jetzt in seinem Element ist und sich irgendwelche Täter aussucht, die eigentlich gar nicht so wirklich zu überführen sind. Baumkuchen und Teekuchen, ja. Also, ich wundere mich immer ein bisschen, dass hier so deutsche Begriffe verwendet werden, aber die sind wahrscheinlich auch dann in. Japan liebt's, oder was? Ja. Genau. Ja, so deutsche Würstchen und Baumkuchen zum Beispiel sind ja sehr beliebte Speisen in Japan. Also für alle, die es nicht wissen. Und Kapitel 782 heißt ja auch auf Japanisch Baumkuchen. Also ist ja das gleiche Wort da. Ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit dem nächsten Kapitel, was dann dafür eine Sprache verwendet wird. Ach Ja. so, und was auch schön ist, dass die Sterbenachrichten auch in lateinischen Buchstaben zu sein scheinen. Also dieses Ei und dann eben dieses S, was das Hausmädchen sich da gemerkt hat. Also das könnte jetzt natürlich sein, dass es irgendwelche Kanji wieder sind, die dann nur aussehen wie lateinische Buchstaben, irgendwie auf die Seite gestellt. Aber ich glaube doch, dass es diesmal irgendwas mit lateinischen Buchstaben zu tun hat. Eben auch wegen Ei. Was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, ist ja die Studie in Scharlachrot, wo damals ja auch, also der Sherlock-Holmes-Fall, wo dann ja auch Rache in deutschen Buchstaben an der Wand stand. Vielleicht hast du ja irgendeine Verbindung dazu, wie es ja bei Fällen in Detektiv Conan nicht so ganz unüblich ist. Na stimmt, also Basho hat ja jetzt in letzter Zeit sehr viele Referenzen gemacht zu diesen Holmes-Romanen. Einerseits durch den London-Fall mit den ganzen Werken und andererseits mit diesem Hund der Baskervilles. Also vielleicht, ja, ist diesmal wieder was. Also ich kenne jetzt die Holmes-Romane nicht, aber könnte ja wieder was sein. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und sonst bleibt mir noch zu erwähnen, dass ich ein bisschen komisch finde mit dem Mac-User, dass jetzt da auf einmal Werbung für Produkte in Detective Conan eingebaut wird. Naja, ich war mir bisher nicht so bewusst, aber ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld er dafür bekommen hat. Und ansonsten auch noch, dass die Nagano-Polizei da vielleicht mal wieder eingreifen könnte. Ich meine ja, der Fall, es wurde mal erwähnt, dass der Fall in Nagano spielt und da könnten ja auch Kansuke und Yui mal wieder dabei sein, das wäre vielleicht auch mal wieder sehenswert. Die sind ja seit über 100 Kapiteln nicht mehr dabei gewesen. Das war ja das letzte Mal mit dem Rote Wandfall und davor mit diesem Rüstungs irgendwas. Weiß ich nicht mehr so, habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Ja, und seit über 100 Kapiteln nicht mehr dabei. Das sind ja auch schon fast 2 Jahre jetzt. Können wir vielleicht auch mal wieder einbauen. Also hätte ich nichts gegen einzuwenden, nachdem jetzt ja auch Heiji nach einem Jahr endlich mal wieder mit dabei ist. Und es nach über einem Jahr auch wieder mal wieder jetzt einen etwas längeren Fall geben wird, wovon ich jetzt stark ausgehe. Ja, also ich fände es auch schön, wenn Kansuke Yamato oder irgendwelche anderen Polizisten mal wieder dabei wären, weil Megure und Takagi waren ja schon im letzten Fall dabei. Insofern ist es jetzt nicht allzu interessant, wenn jeweils nochmal Megure dabei ist, der ja wirklich so omnipräsent fast ist. Ja, aber insgesamt finde ich den Fall sehr vielversprechend. Und ja, was gebe ich? So 4 bis 5, denke ich. Detective Boys Abzeichen. Also wird sich dann entscheiden, wie es weitergeht. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ist natürlich klar, wenn man jetzt erst 2 Kapitel gelesen hat, von wahrscheinlich 3 bis 6, nehme ich erstmal mal so die Standardkombination, könnte natürlich auch 10 Kapitel werden, was aber sehr, sehr unrealistisch erscheint. Also bisher könnte ich dem ganzen Fall 4 Detective-Boys-Abzeichen geben und halte das für einen sehr gelungenen Fall, der auch mal ein bisschen abwechslungsreicher ist als die vorigen. Da war ja immer diese, waren ja, gab es ja immer diese standardklassischen 3 Kapitelfälle mit dann auch 3 Verdächtigen und so weiter und so fort. Das war ja ein bisschen langweilig jetzt. Und dann begrüße ich das doch sehr, dass hier ein bisschen längerer Fall wahrscheinlich kommen wird und dann bisher 4 Detective-Boys-Abzeichen. Ja, weiter machen wir dann mit dem Band 72, der ja am 17. Juni 2011 in Japan erschienen ist. Und der beinhaltet natürlich wie immer 11 Kapitel. Ja, also zuerst war ja da das Finale, also das letzte Kapitel zum London-Fall. Und das ist ja auch auf dem Cover zu sehen. Da ist ja Conan zu sehen, also leicht gerötet im Gesicht aus erklärlichen Gründen. Und zwar vom Big Ben In London im Abendmotiv, also romantisches Motiv auf jeden Fall auf dem Cover. Dann geht es weiter mit den nächsten Fällen. Die sind eben genau wie jetzt auch im japanischen Anime eingeordnet. Und zwar zuerst der Fall mit dem gesuchten Retter, eben Notruf 252. Und danach folgt dann die dubiose Todesart, eben mit dem OP-Saal. Und danach gibt es dann noch einen Fall mit dem Jungen, der Wolf schrie. Das ist dann wieder ein Fall mit den Detective Boys, wo es dann um Karuta-Karten geht. Das ist auch wieder so eine japanische Spezialität, wo ich jetzt auch noch nicht ganz genau Bescheid weiß. Müsste man dann später nochmal genauer recherchieren. Und zum Schluss gibt es dann noch ein Kapitel über den Wächter der Zeit, der da angefangen wird und dann halt im nächsten Band dann wahrscheinlich oder ganz sicher aufgelöst wird, wenn er dann erscheinen sollte, der Band 73, wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Ja, zum Band kann ich noch sonst noch sagen, im Schlüsselloch ist Apollo Glass und sonst bei Gosho Aoyama am Anfang, der wird diesmal erhängt. Finde ich eigentlich auch sehr gelungen, mal wieder was anderes. Sehr lustig. Ja, also das ist schon erstaunlich, was sich Aoyama für Mordmethoden ausdenkt, auch für sich selbst. Ach so, und zu uns kommt der Band dann, zumindest nach aktueller Planung von IMA, gegen März 2012. Ja, ist ein annehmbares Datum, würde ich mal sagen. Also. Das ist eigentlich was ein bisschen fies jetzt. Also im November erscheint der Band 71, 2 Monate zuvor war der Band 70 und dann ist wieder 4 Monate Wartezeit für Band 72, nur um das Finale für das London-Filer lesen zu dürfen. Ist schon klug gemacht von EMA. Ja, dass sie dann den Band, wo es dann abgeschlossen wird, dann gleich nur einen hinterher schieben und dann, wo ein Fall nicht abgeschlossen wird, dann eine große Wartepause machen, damit dann alle den Band, weil sie alle den Band ja sowieso wieder kaufen werden, wenn sie dann das Ende wissen wollen. Also, es gibt ja auch Leute, die wollen sich die Spannung nehmen und da erstmal 5 Jahre warten. Kann ja auch sein. Ja, oder Leute, die eben der London-Fall nicht gefallen hat und auch die Nietzsche und Trans Beziehung nicht interessiert. Naja, gut. In dem Fall dann ist es egal. Ja, dann folgt hier an dieser Stelle jetzt noch wie immer unser Blick in die Glaskugel, was denn in Zukunft passieren könnte. Naja, nicht wie immer, sondern wie seit neuestem, nicht? Ist doch erst Ja, seit wie seit letztem. neuestem. Letztes Mal haben wir es eingeführt, dieses Mal führen wir es fort. Und da gibt's eigentlich ganz wenig zu spekulieren diesmal. Wir hatten ja jetzt schon mit den Kapiteln weitergemacht und oder geguckt, was da passieren könnte. Und auch beim Anime haben wir schon in die Zukunft geguckt. Dann wollen wir nochmal kurz einen Blick auf das Kapitel 800 werfen, das ja jetzt in naher Zukunft auch erscheinen wird. Ich denke da mal im Winter. Und ich würde mich da persönlich auch sehr freuen, wenn es mal wieder einen Fall im Schnee geben würde, wie es ja jetzt in letzter Zeit auch mal wieder war mit dem Bankfall da in der Teijo Bank, wo dann Joey das erste Mal auf diesen Narbenakai getroffen ist und wie es ja auch damals mit dem Treffen zwischen Aihaibara und Jin der Fall war. Also ich denke mal, wenn Schnee dabei ist, dann wird es immer sehr spannend und ich würde mich dann auch freuen, auf jeden Fall, wenn ein Kapitel 800 ein Organisationsfall dabei ist. Und ansonsten kann ich noch sagen, dass man auf jeden Fall wieder Subaru Okiya integrieren sollte, denke ich mal, dass der auch wieder mit dabei ist. Der wird jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mysteriöser mit seinen Abhörgeräten und seiner Verfolgungsjagden. Also, ich bin mal gespannt, was dann da passieren wird. Und auch Sera könnte man natürlich mit einbauen. Natürlich sollte die Organisation dann mit dabei sein und auch das FBI dann sollte auch einen Auftritt haben. Bin ich mal gespannt, was dann da passieren wird. Bisher sind ja noch keine Anzeichen dafür gegeben worden, dass es hier einen Organisationsfall geben wird, aber so wie es bisher die letzten beiden Mal auch war, bei den 100er Kapiteln wird es dann diesmal wahrscheinlich auch wieder ein Organisationsfall werden. Ja, ich bin mir da auch relativ sicher, dass es zu Kapitel 800 wieder einen größeren Knall geben wird, was die Handlung angeht bei Conan. Ja, hat er inzwischen schon Tradition. Kapitel 700 wurde ja schon auch angekündigt und 600 war auch was. Ich weiß nicht, ob 500, da war glaube ich was mit Kier. Aber ich denke und hoffe, dass wir jetzt in Kapitel 800 und in den Kapiteln danach dann wahrscheinlich vor allem mehr über Bourbon erfahren werden und vielleicht auch mal ja, endlich erfahren werden, wer es in Wirklichkeit ist, also seine Identität herausbekommen. Und ich denke, Sera soll schon ein bisschen hinführen, da auf Kapitel 800. Und vielleicht so ein Charakter sein wie Eske oder so. Also, Eske hat ja dann auch zum Beispiel zur Konfrontation mit Kia beigetragen, weil es ja seine Schwester ist. Ja, ich würde auch auf jeden Fall begrüßen, wenn man das Mysterium um Borben jetzt mal aufklären würde und auch da mal mit Shuichi Akais Tod endlich mal ein bisschen was weiterführen könnte. Der ist ja schon seit rund 200 Kapiteln angeblich tot. Und Wenn er noch wieder ins Leben gerufen werden sollte, wovon ja viele Fans ausgehen, dann sollte man es vielleicht langsamer tun. Ich denke mal, wenn man jetzt 200 Kapitel wartet, dann ist das schon lange, lange Zeit. Das sind ja, wenn man mal so 50 Kapitel pro Jahr rechnet, sind das ja 4 Jahre jetzt schon, die Shuichi Akai als tot gilt, also reale Jahre. Und wenn man jetzt noch bis Kapitel 900 warten müsste, also ich denke mal, das sind ja noch 2 Jahre mehr, das kann man eigentlich kaum bringen, dass man jetzt noch länger darauf warten lässt, dass er wieder zurück ins Leben kommt. Dann müssten wahrscheinlich auch die letzten Fans langsam mal einsehen, dass er tot ist. Oder Aoyama will ihn einfach noch nicht zurückholen. Ich bin mal gespannt, was dann da passieren wird. Und auch mit Borben und diesem Narben-Akai, da sollte man auf jeden Fall auch, ich bin da der Überzeugung, dass jetzt Borben dieser Narben-Akai ist, und dann sollte man, denke ich, auch mal aufklären, dass die beiden die gleiche Person sind und dann Borben das FBI in die Irre führen wollte. Bin ich mal gespannt, was dann da passieren könnte. Vielleicht gibt's ja wieder so ein Treffen von Jody und Narben-Akai, obwohl es jetzt in den letzten beiden Fällen mit der Organisation ja schon ziemlich stark ausgeschöpft wurde. Diesmal können wir vielleicht irgendwas anderes machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was man da vielleicht machen könnte. Aber Aoyama wird sich ja bestimmt schon wieder was Gewitztes ausdenken. Und ich hoffe mal, dass dann auch der Fall, der dazugehört, ein bisschen spannender ist als der letzte Fall mit den roten T-Shirts. Der war ja doch ziemlich komisch und hatte auch ziemlich viel Bezug zum Internet, so Informationen, die man eigentlich gar nicht haben konnte. Würde mich da freuen, wenn man da vielleicht einen realistischeren Fall mit einbauen könnte, wenn man einen mit einbaut. Ja, denke ich auch. Also der Fall ab Kapitel 700 im Kaufhaus war fast ein bisschen verschwendet. Also ich fand, er hat zwar Hinweise gegeben gewissermaßen, aber er hat die Handlung nicht vorangebracht. Also wenn Gin und Wodka in einem Fall sind, da warte ich eigentlich, dass schon irgendwas passiert. Zuletzt war eben Shuichi gestorben, das war ja dann auch schon wieder lange her. Und dann ist das letzte Mal eben nichts passiert im Kaufhaus, und da hoffe ich, dass jetzt wieder was passieren wird in Kapitel 800, wie du auch. Ja, wenn dann was passiert, dann hört ihr es natürlich auf jeden Fall bei uns hier im Podcast. Lesen könnt ihr es natürlich auch bei uns hier im Newsblog. Ja, dann wollen wir natürlich auch nochmal die Planung des Conancast in der Zukunft besprechen. Und zwar haben wir da jetzt vor, eine Sommerpause zu machen, wie es ja auch letztes Jahr schon der Fall war. Ist übrigens erstaunlich, dass wir jetzt schon über ein Jahr existieren. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, im Februar hatten wir uns damals gegründet, 2010. Sind ja schon fast 1,5 Jahre. Ja, eine Sommerpause ist geplant. Wie lang die sein wird, ist noch nicht ganz klar. Wir werden erstmal gucken, wie lange wir noch mit unseren letzten Casts brauchen, die wir jetzt hier noch gestalten werden. Da werden neben diesem News-Podcast noch 2 weitere Folgen, und zwar Themen-Podcast. Ansonsten wird es auf jeden Fall dann weitergehen mit dem Conan-Quiz dann nachher im Spätsommer. Und dann haben wir auch noch ganz viel für euch auf Lager, was wir dann auf jeden Fall nochmal bringen wollen. Das haben wir schon sehr lange geplant, und da sollten wir auf jeden Fall auch mal wieder ein paar Podcasts zu machen. Also Themen-Podcast wird dann später im Herbst genug geben. Also bleibt uns treu, auch während unserer Sommerpause. Den News-Podcast wird es natürlich regulär weiterhin geben. Da werden wir mal schauen, wie wir das machen. Wir sind ja beide zeitlich nicht immer hier anwesend und müssen daher mal gucken, wie wir das dann machen. Alles klar, dann beende ich den Podcast hiermit auch und kann natürlich sonst wie immer noch den Hinweis geben, dass ihr uns gerne abonnieren, kommentieren und bewerten dürft. Auf iTunes und natürlich im Blog könnt ihr uns auch hören, detektivconan-news.com. Sonst findet ihr uns auch noch auf ganz vielen Social Networks, und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Die Episoden heißen übersetzt Notstand 251. Oh, Entschuldigung.